jeder kann ein Lächeln sich erkaufen. Wer den Einsatz nicht mehr hält, der ist raus, die Zeit ist abgelaufen. Nur wer weiter spielt, bleibt auf dem Hocker. Auf bis in die Kehlen. Kommt's drauf an, verschreiben sie